So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid, auch wenn noch nicht, glaube ich, alle schon vom Frühstück da sind, aber sie werden vor uns kommen. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Ja, alles gut? Zimmer gut? Halleluja. Habt ihr von Blumhardt geträumt oder? Halleluja. Schön. Gut, heute haben wir einen vollen Tag. Ja? Gott hat viel vor, aber wir sind völlig entspannt. Und das ist immer wichtig. Ja? Wir lassen uns hineinfallen in seine Herrlichkeit. Amen. Das ist ein Schlüssel. Die Herrlichkeit Gottes wird nicht erarbeitet, sondern wir lassen uns hineinfallen in seine Herrlichkeit. In Johannes 17,3 heißt es, dies ist das ewige Leben, sagt Jesus. Dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Unser Wochenende heißt Encounter-Wochenende. Es heißt Begegnungswochenende. Und das ist immer vertikal und horizontal. Ja, zuallererst ist es die Begegnung mit Gott, mit dem Vater, mit Jesus, weil das ist das ewige Leben, dass wir ihn erkennen. Und alles, was das in irgendeiner Weise noch hindern könnte, in unseren Seelen oder in unserem Leben, ihn wirklich zu erkennen, wie er ist, das muss uns an diesem Wochenende verlassen. Amen, weil wir wollen ihn erkennen. Wir wollen ihm begegnen. Und wenn wir ihm begegnen und aus der Begegnung mit ihm leben, dann begegnen wir auch einander. Das ist die Reihenfolge. Ja, zuerst begegnen wir ihm und dann begegnen wir einander, beziehungsweise aus der Begegnung mit ihm heraus können wir einander in einer ganz anderen Weise wieder begegnen. Ja, Gott öffnet unsere Herzen für ihn und er öffnet unsere Herzen damit auch füreinander. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jüngerschaft, Nachfolge Jesu außerhalb von Gemeinschaft gar nicht möglich ist. Ja, Zinzendorf hat es mal so schön gesagt, der bekannte Erweckungsleiter im 18. Jahrhundert. Er hat es so schön in dieser alten Sprache des 18. Jahrhunderts gesagt. Er hat gesagt, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Also das heißt mit anderen Worten, ich stelle fest, es gibt kein Christentum außerhalb von Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft miteinander. Und manchmal ist es auch so, dass wir gemeinschaftsfähig werden müssen. Ja, weil wir vielleicht durch Prägungen, wir leben in einer extrem individualistischen Gesellschaft, ja, sind oft Prägungen da, die uns teilweise, ja, schwächen in unserer Gemeinschaftsfähigkeit. Wenn wir aber Gott begegnen, wenn wir ein Encounter haben mit Gott, mit Jesus, dann werden Dinge in unseren Seelen weggenommen, die uns dann auch wieder untereinander gemeinschaftsfähiger machen. Gemeinschaftsfähig mit Gott und gemeinschaftsfähig miteinander. Und deswegen ist es so eine tolle Sache, so ein Retreat zu haben an so einem Wochenende, wo wir nicht nur Gott begegnen, sondern wo wir auch einander begegnen in den Zeiten dazwischen, beim Essen und so weiter, beim Morgenspaziergang zum Blumhardt-Friedhof oder was auch immer, was du heute Morgen schon gemacht hast. Hast du schon gemacht? Ja, dachte ich mir schon, ja. Halleluja. Preis den Herrn. So, also wir haben eine super Zeit, eine starke Zeit. Ich freue mich auch, dass jetzt heute noch einige Mitarbeiter dazugekommen sind. Vielleicht nochmal alle Mitarbeiter, die jetzt hier sind, steht ihr einfach nochmal auf, die ihr so verteilt seid im Raum. Okay, super. Das heißt, heute seid ihr noch besser betreut noch als gestern. Gibt noch mehr Mitarbeiter, die bereit sind, für euch zu beten und für euch da zu sein und euch zu dienen. Und wir werden es immer zwischen den Sessions auch einbauen und auch sagen, wann Zeiten dafür sind. Und jetzt wollen wir heute Morgen natürlich als erstes, eben weil wir wollen Gott encountern, ja, wir wollen Gott begegnen, deswegen wollen wir als erstes einsteigen, wirklich in diese Zeit des Lobpreises. Und ich würde euch einfach mal einladen, stehen wir doch einfach mal zusammen auf, machen wir uns mal locker, Halleluja, machen wir uns bereit für das, was Gott geplant hat. Oh, danke Jesus, Halleluja, danke Herr. Da knacken die Knochen. Vielleicht passieren schon die ersten Wundersheilungen von Skoliose oder was auch immer. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein, für deinen Geist, der hier ist, Herr. Danke, Herr, für diesen Tag, Herr. Wir sagen auch nochmal, wir nehmen volle Herrschaft im Geist, auch über diesen Raum, Herr, über jeden Raum, in dem wir uns aufhalten. Wir sagen, hier regiert nichts anderes als der Heilige Geist. Und alles andere, was nicht mit dem Heiligen Geist übereinstimmt, muss diesen Raum verlassen, muss unsere Seelen verlassen, muss unsere Körper verlassen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dies ein Tag der Freiheit ist, Herr. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für alles, was du gestern schon getan hast, Herr. Und danke schon jetzt für alles, was du heute tun wirst, Herr. Wir preisen dich, wir loben dich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir, Herr, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst, Herr. Und so preisen und loben wir dich jetzt, Herr, und wir geben dir die Ehre, Herr, für alles, was heute passiert. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Oh, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns für eine solche Zeit wie diese bestimmt hast, hier auf der Erde lebendig zu sein, Herr, um Träger deines Geistes zu sein, Träger deiner Herrlichkeit zu sein, Träger von Erweckung zu sein, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Ihr dürft Platz nehmen für den Moment. Bleib einfach in dieser Gegenwart Gottes. Bleib in diesem Raum des Geistes. Bleib in seiner Herrlichkeit. Halleluja. Gott hat dich bestimmt. Weißt du, Gott hat dich bestimmt für seine Herrlichkeitsluft. Amen. Adam und Eva im Paradies, sie haben nicht nur diese natürliche Luft eingeatmet, diese Mischung aus Stickstoff und Sauerstoff, sondern Adam im Paradies, sie haben auch die Luft der Herrlichkeit Gottes eingeatmet. Sie waren ein geistliches Wesen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und deswegen brauchten sie die Luft der Herrlichkeit. Weil Geist braucht die Luft der Herrlichkeit. Amen. Der Lebensraum des Menschen ursprünglich ist die Herrlichkeit Gottes. Wir haben es gestern gehört, diese Herrlichkeit wurde verloren durch den Sündenfall, aber sie ist uns wieder geschenkt durch das Erlösungswerk von Jesus. Amen. Und er sagt in Johannes 17,22, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Halleluja, dieselbe Herrlichkeit, die Jesus vom Vater hatte, hat er dir gegeben. Wir sind zurückversetzt sozusagen in die Herrlichkeit Gottes. Epheser 2, Vers 6 sagt, wir sind versetzt an himmlische Orte in Christus Jesus. Mit auferweckt und mit aufgestiegen in den Himmel an himmlische Orte. Das ist jetzt unser Lebensraum als Kinder Gottes. Hallo. Amen. Atme mal tief ein. Und tu das mal in diesem Bewusstsein, dass du die Luft der Herrlichkeit Gottes einatmest. Nicht diese natürliche Luft nur, sondern diese Luft der Herrlichkeit Gottes. Also er hat dich, du hast es auch gestern schon gehört, diese Bibelstelle Kolosser 1, Vers 13. Er hat dich herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis und er hat dich hineinversetzt in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Halleluja, jetzt bist du da. Amen. Du bist da. Weißt du, unser Ausgangspunkt von allem, was an diesem Wochenende passiert ist, wir sind schon da. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin schon da. Amen. Wir sind schon da in der Herrlichkeit Gottes. Wir sind schon angekommen. Wir sind schon diese neue Schöpfung. Gestern habe ich zitiert Kolosser 2, Vers 9. In ihm sind wir vollkommen gemacht. Wir sind neu. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Wir sind in unserem Geist sündlos. Ja, sogar, ich habe es gestern gesagt, wir können gar nicht sündigen in unserem Geist. Amen. Und das ist unsere wahre Identität. Also das ist so wichtig. Auch bei allem, was in deiner Seele noch hochkommt und was bereinigt werden muss und was dir bewusst wird. Weißt du, unter all dem liegt immer dieses Grundbewusstsein, muss liegen, dieses Grundbewusstsein. Jesus hat es mit mir bereits geschafft. Amen. Ich bin bereits neu. Ich bin bereits diese neue Schöpfung. Ich bin bereits die Gerechtigkeit Gottes. Weißt du, egal, selbst die schlimmste Sünde, die dir unterlaufen könnte als neue Schöpfung, ändert nichts an der Tatsache, dass du sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter bist. Er hat es dir in Christus zugesprochen. Markus 1, Vers 15. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich bereits Gefallen gefunden. Du gefällst Gott so, wie du bist. Amen. Ist schon mal wichtig. Aber er liebt dich zu sehr, um dich in deiner Seele so zu lassen, wie du bist. Amen. Das heißt, er verändert dich in deiner Seele, aber es ändert nichts an deiner Identität. Weißt du, für einen Sohn Gottes, für eine Tochter Gottes, die sich dessen bewusst ist, dass sie, dass er dieser geliebte Sohn des Vaters ist, ist es ein leichtes zuzugeben, wenn deine Seele mal gesündigt hat. Es ist ganz leicht. Warum ist es leicht? Weil es deine Identität nicht in Frage stellt. Amen. Es ändert nichts an deiner Identität. Also du bist vorher der geliebte Sohn des Vaters. Du bist, während du sündigst, trotzdem der geliebte Sohn des Vaters. Und du bist es nachher erst recht, wenn du ihn um Vergebung bittest und er dich reinigt, bist du der geliebte Sohn des Vaters. An deiner Identität ändert sich dadurch nichts. Das ist so wichtig. Weißt du, was wir an diesem Wochenende tun, ist einfach, wir schauen einfach, dass die Seele sozusagen mit hinterhergezogen wird in diesen Bereich des Sohnes seiner Liebe. Amen. Dass auch die Seele von diesem Bewusstsein durchdrungen wird. Dein Geist ist es schon. Ich sage manchmal so, ja, wir haben zwei Beine, mit denen wir im Reich Gottes stehen müssen. Das erste Bein, das setzt du rein in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe, in dem Moment, wo du Jesus als deinen Herrn empfängst. Du sagst, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. In dem Moment bist du neu. In dem Moment bist du ein Sohn. In dem Moment bist du eine Tochter. Und dieser Geist, dein eigentliches Ich, du selber, bist versetzt in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Nur deine Seele, wir haben es gestern Abend schon gehört, hängt manchmal noch ein bisschen im Alten drin, weil sie teilweise eben noch geprägt ist, weil noch manche Altlasten sozusagen auf ihr lasten, weil Sündenwunden, also Wunden, die Sünde geschlagen hat, sie noch prägen und noch binden auch an manchen Punkten oder Anrechte bieten für die Dämonen, Anrechte bieten für Mächte der Finsternis. Und deswegen ist es so wichtig, dass mehr und mehr auch dieses zweite Bein, nämlich deine Seele und dein Körper, also dein natürlicher Mensch hier auf der Erde, mit nachgezogen wird in den Bereich des Sohnes deiner Liebe. Und darum geht's. Aber du, dein wahres Ich, also das ist das erste Bein, du bist schon da. Amen. Sag zum Nachbarn herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Halleluja. Halleluja. Und weißt du, egal wie lang du schon gläubig bist, der Heilige Geist geht immer tiefer und es wird auch immer feiner in deiner Seele. Und Tatsächlich ist es ein Prozess. Wir haben es gestern gehört, Jüngerschaft ist ein Prozess. Ist ein Prozess der Nachfolge, wo du mehr und mehr so wirst wie dein Meister. Das ist ein Prozess. Keiner von uns ist da schon am Ende. Die Tatsache ist tatsächlich, je länger du in diesem Prozess unterwegs bist, umso mehr wird dir bewusst, dass du noch nicht am Ende bist. Amen. Und auf diesem Weg kann es immer wieder, und das ist auch kein Grund, wirklich zu erschrecken oder so, vielleicht im ersten Moment deine Seele sagt, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass das noch bei mir da ist. Ich hätte gar nicht gedacht, dass noch diese Regung in meiner Seele ist. Weißt du, kein Problem. Gott ist ja da. Amen. Du bleibst sein geliebter Sohn, du bleibst seine geliebte Tochter. Aber es ist normal, dass Dinge manchmal noch hochkommen, dass Dinge dir bewusst werden, auch auf deinem Weg, vielleicht auf dem du vielleicht schon seit Jahren unterwegs bist. Aber das Gute ist, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Es gibt keine Verdammnis mehr. Halleluja. Aber was es gibt, ist ein, okay, ich erkenne, da ist was raus muss, was Gott widersteht in meinem Leben, was Gott widersteht in meiner Seele, da ist etwas, was ich nicht mehr haben will. Ich erkenne das. Das ist immer der erste Schritt, das Erkennen. Ja, das ist immer der erste Schritt. Vor dem Bekennen muss das Erkennen kommen. Du kannst nichts bekennen, was du nicht erkennst. Außer es ist dann nur ein Lippenbekenntnis, weil jemand es dir vorspricht und sagt, hey, das solltest du aber bekennen. Und dann sagst du, okay, ich bekenne es, aber eigentlich siehst du es gar nicht wirklich ein, dass es falsch ist oder dass es ein Problem ist. Ja. Das bringt natürlich nicht viel, sondern es kommt immer zuerst das Erkennen. Ja, 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, es ist wichtig, dass wir das erkennen, was in unserer Seele vielleicht noch neben der Spur ist. Und damit sage ich jetzt nicht, dass jeder zu jedem Zeitpunkt immer irgendwo neben der Spur ist. Nein, preist den Herrn. Und weißt du, und es ist auch nicht unsere Lebensbeschäftigung als Söhne und Töchter, immer nach dem Fehler zu suchen. Verstehst du, es ist auch wichtig. Weißt du, wir wollen dich hier an diesem Wochenende nicht auf einen Weg lancieren, an dem du jetzt den Rest deines Lebens als Christ nur noch damit beschäftigt bist, immer zu gucken, oh, was könnte noch bei mir sein? Was könnte noch das Problem sein? Was könnte noch an Sündenwunden in mir sein? Was mich noch daran hindert, im vollen Potenzial Gottes für mein Leben zu leben? Nein, wir sind nicht auf der Suche nach den Fehlern, aber wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen, dann gehen wir im Licht. Und wenn das Licht kommt, so hat Jesus gesagt, nichts bleibt verdeckt, wenn das Licht kommt. Amen. Sondern alles wird aufgedeckt, wenn das Licht kommt. Das ist normal. Und wenn das passiert, dann ist auch normal. Dann heißt es hier, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist das Nächste, wenn wir sie also erkennen und dann bekennen, zuerst erkennen und dann bekennen, dann ist er ja treu und gerecht, dass er uns nämlich die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, alles, was uns noch im Alten aufhalten lassen will, reinigt er weg. Und dann sind wir bereit zu fliegen. Amen. Dann sind wir bereit, das Flugzeug zu fliegen. Halleluja. Ohne dass wir plötzlich in der Luft feststellen müssen, oh mein Gott, die Toilette fließt ja über. Dafür müssen Notlanden. Die Leute im Flugzeug kriegen eine Geruchsvergiftung. Oi. Halleluja. Ja, das ist nicht so angenehm. Halleluja. Ich war mal ein halbes Jahr in China und damals bin ich, um Geld zu sparen, von Hongkong nach Shanghai im Zug gefahren, 36 Stunden lang. Und um noch mehr Geld zu sparen, bin ich auch zweiter Klasse gefahren, was ich niemandem empfehlen würde. Also jedenfalls, gut, es ist schon über 30 Jahre her, ich weiß nicht, wie es heute ist in China, aber auf jeden Fall war es damals so, die zweite Klasse, das bedeutet, du saß in einem Wagen, wo die Türen offen waren zur Toilette, ja, und die Toilette war nur ein Loch im Boden und die Tür war die ganze Nacht offen, das heißt, der ganze Abteil hat sämtliche Gerüche von der Toilette bekommen. Dazu kam, dass die Leute, wenn sie gegessen haben, alle ihre Abfälle einfach auf den Boden geworfen haben. Und wenn du schlafen wolltest, dann gab es manche, die haben sich einfach auf den Boden gelegt, haben mitten in dem Dreck geschlafen, dann der da auf dem Boden lag, neben der Toilette, ja, während die Toilettentür auf und zuschlug. Ja. Okay, weißt du, Herrn, das willst du nicht haben. Amen. Halleluja. In so einen Zug oder in so ein Flugzeug willst du nicht einsteigen. Amen. Deswegen ist wichtig, dass du tatsächlich all diese Altlasten beseitigt hast. Übrigens auch, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, das ist auch noch eine Ergänzung zu gestern Abend, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, wo du vielleicht Leute in deinem alten Leben geschädigt hast, ja, dann ist es gut, wenn du schaust, dass du das auch wieder gut machst. Ja. Manche Dinge kann man nicht völlig wieder gut machen, das ist ganz klar. Aber du kannst dich zumindest entschuldigen. Du kannst vielleicht auch, wenn du zum Beispiel du hast jemanden betrogen um finanzielle Beträge oder so, dann kannst du schauen, dass du ihm das zurückzahlst, wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Einfach diese Herzenshaltung, ich will keine Altlasten in meinem alten Leben. Es ist auch wichtig, wenn du dich an diesem Wochenende zum Beispiel noch von dämonischen Geistern trennst in irgendeinem Bereich deines Lebens, wenn es irgendwelche Dinge gibt in deinem Haus, die noch mit diesen Geistern zusammenhängen, weißt du, dann egal wie wertvoll diese Dinge sind, werf sie weg. Amen. Nicht verschenken, nicht im Internet verchecken, sondern wegwerfen. Amen. Okay? Ja, irgendwelche Geister, die du aus Afrika mitgebracht hast oder irgendwelche Bücher in deinem Bücherschrank, esoterische Bücher, weißt du, denk nicht, da will ich vielleicht doch nochmal reinschauen oder so. Nein, da willst du nicht mehr reinschauen, weil das ist dein altes Leben, irgendwelche Amulette oder komischen Schmuck oder irgend sowas. Weißt du, das willst du nicht haben in deinem Haus. Amen. Also Frühjahrsputz ist tatsächlich auch wörtlich zu nehmen. Amen. Du reinigst auch dein Haus. Halleluja. Also wenn du in deinem Haus irgendwas findest, noch irgendein esoterisches Buch aus deiner Vergangenheit, irgendein New Age Schinken oder was auch immer, dann raus damit. Amen. Raus damit. Wenn du dir nicht sicher bist, ob irgendwas raus muss, kannst du jemanden fragen, der sich vielleicht ein bisschen auskennt, einen Leiter, einfach frage ihn, sag, geh mal mit mir durch das Haus und empfinde einfach mal, was müsste hier raus. Und natürlich auch nicht übertreiben jetzt, also nicht jetzt so, okay, ja gut, diese Waschmaschine, die hat mal jemand berührt, der okkult belastet war, also werfen wir sie raus oder so. Ja, da, verstehst du? Ja, es gibt manchmal so Extreme, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat Stühle verbrannt, auf denen irgendjemand saß, der okkult belastet war. Also ich glaube, wenn ich mich auf einen Stuhl setze, dann setzt sich die Herrlichkeit Gottes auf diesen Stuhl. Amen. Und dann ist die Herrlichkeit Gottes der dominante Geist. Weißt du, egal wer da vorher saß, weißt du, wenn es mein Besitz ist, weißt du, egal wer es vorher besessen hat, ist auch egal. Weißt du, wenn der Satanist XY diesen Stuhl besessen hat, wenn es ein ganz normaler Stuhl ist, vielleicht ist es ein wertvoller, alter, schöner Stuhl, verstehst du? Dann kannst du den einnehmen für das Reich Gottes. Amen. Der in dir lebt, ist stärker. Also, verstehst du, wir lehren dich ja nicht eine Angst vor Dämonen. Wir lehren dich ja nicht eine Suche nach Dämonen. Aber wir lehren dich eine Klarheit, eine Reinheit, eine Sauberkeit. Und das Alte ist vergangen. Und deswegen muss es auch abgeschnitten werden. Und deswegen muss einfach alles raus, was noch wirklich diese Geister des Alten wirklich trägt. Amen. Und Bücher sind definitiv etwas, Schmuckstücke, Gegenstände, was auch immer es sind. Ja, irgendwas ist ich, so ein kleiner chinesischer Buddha, der immer so macht oder so. Ja, das ist übrigens ein Wohlstandsgeist, der soll Wohlstand bringen. Deswegen steht dieses Ding immer in den China-Restaurants, weil das soll Wohlstand bringen, dieses Ding. Ja. Ja, okay, also das willst du nicht bei dir zu Hause haben, auch wenn es nett winkt, ja, aber... Halleluja. Okay, also sag mal zu deinem Nachbarn, ich mache reinen Tisch. Halleluja. Halleluja. Und du machst es, und das sage ich jetzt nochmal, und da möchte ich heute Morgen auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen, weil das ganz wichtig ist, du machst es in diesem Bewusstsein, dass du der Sohn, der geliebte Sohn Gottes, der geliebte Sohn des Vaters bist. Amen. Du machst es aus diesem Bewusstsein von Johannes 17 aus. Johannes 17, 22 bis 24. 22 habe ich schon zitiert, aber ich lese es mal weiter. Johannes 17, 22 bis 24, da heißt es, und die Herrlichkeit, sagt Jesus, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Das heißt, er spricht in erster Linie von der Einheit von uns mit Jesus und mit dem Vater. Und das bewirkt dann die Einheit untereinander. Aber in allererster Linie spricht er von dieser vertikalen Einheit, ja, dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt, und jetzt kommt's, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also das muss so tief in deinen Geist hinein, dass der Vater dich genauso liebt, wie er Jesus liebt. Halleluja. Und zwar um Jesu Willen. Also du wirst Gott nie mit dieser völlig reinen, selbstlosen Liebe so lieben können hier auf dieser Erde, wie Jesus den Vater geliebt hat. Jesus hat ihn mit dieser völlig reinen, selbstlosen Liebe geliebt. Wir sind auf dem Weg, ihn immer selbstloser zu lieben, aber wenn du ehrlich bist, wie oft hast du einfach Gott vor allem gesucht, weil du gesegnet werden wolltest? Ja, weil du weißt, okay, bei Gott ist Segen, ja, da werde ich gesegnet. Verstehst du? Und Gott hat auch nicht so das Problem damit, ja. Ich meine, der Vater liebt auch seine Kinder, die zu ihm kommen und sagen, Papa, hast du Schokolade, ja. Und wenn sie lieb schauen, dann kann er sie ihnen auch nicht abschlagen, ja. Aber wenn die Kinder den Vater nur lieben, weil er Schokolade gibt, dann ist auch irgendwie schade. Das heißt, Gott sehnt sich tatsächlich nach dieser selbstlosen Liebe von uns, die wir aber hier auf dieser Erde nur schrittweise mehr und mehr erreichen werden, aber niemals vollkommen erreichen werden. Aber das Geniale an ihm ist, auch wenn wir ihn noch nicht mit dieser vollkommenen selbstlosen Liebe lieben, liebt er uns bereits mit dieser selbstlosen Liebe. Und genau das ist die selbstlose Liebe, dass er dich nämlich liebt, auch wenn du selber noch egoistisch bist. Ist nicht der Hammer? Also er liebt auch die kleinen Egoisten, die wir vielleicht in bestimmten Bereichen unseres Lebens unbewusst alle noch irgendwo sind. Amen. Aber er liebt dich, weil das ist Selbstlosigkeit. Er liebt dich mit dieser Liebe. Ich weiß noch, vor einigen Jahren hatte ich mal diese Vision, wo ich Jesus gesehen habe und er kam zu mir und dann hat er mich so in der Hand genommen und dann ist er mit mir zum Vater gegangen. Ich habe nicht den Vater gesehen, aber ich wusste, wir sind vor dem Thron des Vaters und Jesus hat mich einfach so neben sich stehen lassen vor dem Vater und dann hat er zum Vater gesagt, du Vater, oder Papa, ich weiß nicht mehr genau, du, der gehört zu mir. Und dann wusste ich, okay, das ist der Schlüssel. Verstehst du, du gehörst zu Jesus. Und deswegen bist du Mitteilhaber derselben Liebe des Vaters, die er zu Jesus hat. Jesus hat dem Vater damit gesagt, hey, der gehört zu mir. Das heißt, den liebst du genauso wie mich. Das ist mein Bruder. Amen. Ist das nicht wunderbar? Du stehst mit Jesus vor dem Vater. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern, heißt es in Römer 8. Das ist sowieso ein genialer Vers. Den muss ich dir kurz geben. Ja. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Weißt du, Römer 8, Vers 29, wo er sagt, denn die er vorher erkannt hat, erkannt, weißt du, er hat dich erkannt. Ist es nicht der Hammer? Der Vater hat dich erkannt. Jesus hat dich erkannt. So war es in dieser Vision. Der Vater hat mich erkannt, weil ich mit Jesus war. Ich sage, aha, das ist ein Sohn. Amen. Er hat dich erkannt. In Jesus hat er dich erkannt. Er hat dich erkannt. Wow, das ist ja Nadja, meine geliebte Tochter. An ihr habe ich Gefallen gefunden. Wow. Halleluja. Die er vorher erkannt hat, heißt es. Die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist unser Weg. Er macht uns mehr und mehr dem Bilde seines Sohnes gleichförmig. Wir werden ihm immer ähnlicher. Auch nicht nur dem Geist nach, sondern auch der Seele nach. Amen. Werden wir ihm immer ähnlicher. Er macht uns gleichförmig dem Bilde seines Sohnes, damit er, heißt es dann weiter, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Er ist der Erstgeborene. Wir sind die Brüder. Halleluja. Also ist es nicht genial? Jesus wurde vom Vater zugesprochen, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Mit anderen Worten, du bist mein Liebling. Also du bist mein Liebling. Und er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Was sagt er also zu dir? Er sagt auch zu dir, hey, du bist mein Liebling. Also, manchmal wird gesagt, Gott hat keine Lieblinge. Ich sage immer lieber, Gott hat nur Lieblinge. Ich weiß, was damit gemeint ist, wenn gesagt wird, Gott hat keine Lieblinge, so nach dem Motto, wir sind alle gleich. Aber weißt du, noch besser ist zu sagen, Gott hat nur Lieblinge, weil unter Lieblingskindern gibt es keine Konkurrenz. Amen, da gibt's keine Konkurrenz. Wenn du der Liebling bist und ich der Liebling bin, was musst du dann noch beweisen? Wem musst du noch irgendwas beweisen? Dir selber, deinen Eltern, deinen Geschwistern, irgendeinem anderen Leiter im Leib Christi, musst du irgendjemand noch irgendwas beweisen, wenn du weißt, hey, ich bin der Liebling meines Papas im Himmel. Halleluja. Ich bin sein geliebter Sohn. Wenn er mich sieht, dann jubelt er vor Freude. Halleluja. Zephania 3, er jauchzt über dich mit Jubel. Er schweigt in seiner Liebe. Halleluja. Er jubelt, wenn er dich sieht. Amen. Weißt du, wir alle von Natur aus durch den Sündenfall haben vom Teufel selber diesen weisen Geist eingeimpft bekommen in unsere Seele. Der Teufel war der erste Weise im Universum, weil er hat sich von der Liebe des Vaters bewusst und entschieden getrennt. Und somit wurde er zum Weisen in diesem Universum. Er wurde zu einem ruhelosen Wanderer sozusagen, während die anderen Engel, die im Himmel geblieben waren, einfach um den Thron Gottes ihren Platz gefunden haben und dort einfach die Herrlichkeit Gottes genießen, wurde der Teufel zu einem Wanderer, einem unsteten Weisen, der vom Vater getrennt war und zwar für immer getrennt war und auch wusste, dass er in alle Ewigkeit getrennt sein würde. Und er hat sich ein Gefäß gesucht, wo er diesen weisen Geist weitergeben kann. Und nicht nur irgendein Gefäß, sondern er wollte genau die, die vom Vater bestimmt sind, sein Gegenüber zu sein. Also die, die Geist aus Gott sind. Weißt du, der Teufel wollte nicht in erster Linie in Elefanten fahren oder in Pferde oder sonst irgendwo rein, obwohl er das auch kann. Natürlich, weil sie auch eine Seele haben, der Teufel kann da reinfahren. Aber das war nicht sein großes Interesse, weil das sind keine Ebenbilder Gottes. Sie sind nicht Geist aus Gott. Er wollte genau dahin, wo die Herrschaft ist. Er wollte genau dahin, wo das Zentrum ist. Das Zentrum dessen, was abgeht im Universum, nämlich diese Gemeinschaft der Söhne mit ihrem Vater. Da wollte er rein und er hat sie verführt, er hat Adam und Eva verführt, indem er ihnen dieses Misstrauen eingeimpft hat, dass der Vater gut ist. Amen. Das war, was passiert ist beim Sündenfall, oder? Ist euch das bewusst? Ja, der Teufel hat diesen Zweifel gesät. Er hat gesagt, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft von allen Bäumen im Paradies nicht essen. Es war eine Lüge. Ja. Gott hatte gesagt, ihr dürft von allen essen, ja, nur von diesem einen nicht. Er hat es verdreht, ja, und hat ihn gesagt, hey, damit hat er gesagt, unbewusst, hey, Gott meint nicht wirklich euer Bestes. Der verbietet euch nur irgendwelche Sachen, die eigentlich total gut sind für euch. Ja, eigentlich ist es super. Und schau mal, dieser Baum, wie schön der aussieht. Lecker, lecker, lecker. Da willst du unbedingt davon essen. Und von wegen, sobald ihr davon esst, werdet ihr sterben. Nein, sobald ihr davon esst, werdet ihr wie Gott sein. Ist das nicht erstrebenswert? Wow, der Vater wollte das euch nur vorenthalten. Weil wisst ihr, er wollte einfach alleine Gott sein. Er wollte alleine groß sein. Und er wollte nicht, dass ihr auch so werdet wie er. Und so hat er diesen Zweifel, hat sie gestupft von verschiedenen Seiten. Zuerst mit dieser komischen Frage und dann indem sie gesagt haben, ja, wenn wir von diesem Baum essen, dann müssen wir sterben. Und er hat gesagt, nein, nein, mitnichten müsst ihr sterben. Dann der nächste Zweifel rein. Und das war in ihrer Seele und es hat genagt. Und dann haben sie sich diesen Baum und Eva schaute diesen Baum an und diese Frucht und sagte, hey, sieht doch so gut aus, sieht doch so lecker aus und so weiter. Und aus diesem Misstrauen Gott gegenüber hat sie gegessen. Und in dem Moment, wo sie aus, und Adam dann natürlich mit, ja, so ist es immer mit den Männern, ja, und aus diesem Misstrauen heraus haben sie beide gegessen von diesem Baum. Und in dem Moment, wo sie von diesem, ich nenne es mal auch den, sozusagen die Frucht des Misstrauens, ja, in dem Moment, wo sie von dieser Frucht des Misstrauens gegessen haben, konnte dieser weisen Geist, den der Teufel selber hatte, seine ganze Identität war weise, konnte dieser weisen Geist in sie hineinkommen und konnte sie trennen vom Vater. Und als Gott dann, der Vater, im Garten umherging, um nach Adam und Eva Ausschau zu halten, da rief er und sagte, Adam, wo bist du? Glaubst du, Gott wusste nicht, wo sie waren? Gott wusste sehr wohl, wo sie waren. Also ich meine, mit Gott kannst du nicht Versteck spielen. Ne? Kannst nicht sagen, okay, ich verstecke mich unter dem Stuhl, dann sieht er mich nicht. Oder ich ziehe mir eine Decke drüber. Ja, habt ihr das mal gehört von einem muslimischen Taxifahrer? Ja, der immer im Taxi saß und dann, ich weiß nicht mehr, wer das erzählt hat, auf jeden Fall, oder ein Reiseleiter, genau, und der hat dann immer sich eine Decke drüber gezogen und hat dann Alkohol getrunken. Und dann, wenn die Leute ihm gesagt haben, hey, du bist Moslem, trinkst Alkohol, hat er gesagt, Allah sieht nicht, Allah sieht nicht. Das ist auch der Waisengeist, der glaubt, der kann sich vor Gott verstecken. Amen. Nur der Waisengeist kann das glauben, weil Gott ist überall und er sieht dich. Und Gott sah Adam, aber warum sagt er Adam, wo bist du? Er sagte Adam, wo bist du? Weil er gespürt hat, hey, dieser Mensch, mit dem ich eins war im Geist, wo diese Verbindung ist nicht mehr da. Meine Kinder haben sich von mir entfernt. Wo bist du, Adam? Wo bist du im Geist? Weißt du, so fragt Gott uns, wann immer wir in unserer Seele Misstrauen zulassen. Dann sagt er zu uns, hey, wo bist du? Wo bist du? Verstrickt in Sorgen, verstrickt in Ängsten, verstrickt in Gedanken. Und Gott sagt, hey, wo bist du? Und die richtige Antwort wäre, ich bin verstrickt in Gedanken des Misstrauens, dass du gut bist. Amen. Also jede Sorge, jede Angst, die Raum in dir bekommt, ist nur ein Misstrauen in die Güte Gottes. Nichts anderes. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott gut ist, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann weißt du, es wird sowieso gut, weil du hast einen guten Vater. Amen. Wie viele von euch haben einen guten Vater? Halleluja. Und Gott will uns von diesen Resten dieses weisen Geistes befreien, ihr Leben. Weißt du, auch wenn wir gläubig werden, ist manchmal diese Urwunde oder meistens diese Urwunde an bestimmten Punkten unserer Seele noch irgendwo aktiv. Diese Waisenwunde, dieses Erlebnis vom Vater getrennt zu sein. Der Adam und Eva wurden ja dann getrennt, dann waren sie wirklich Waisen. Ja? Davor haben sie nur misstraut und dann waren sie es wirklich, dann waren sie wirklich getrennt. Ja? Also die Menschen in der Welt, wenn sie Jesus nicht angenommen haben, fühlen sich sehr zu Recht von Gott getrennt. Sie sind tatsächlich 100% von Gott getrennt. Und du kannst ja auch durch noch so religiöse Übungen, kannst du dir nichts einreden, dass du nicht mehr von Gott getrennt bist. Ja, deswegen ist jede Religion, die dir irgendwelche Methoden zeigt, irgendwie Gott gnädig zu stimmen, immer an diesem entscheidenden Punkt zum Scheitern verurteilt. Es bleiben immer Waisen. Amen. Es bleiben immer Waisen, die sich tief in sich drin dieses Bewusstsein tragen. Hey, ich bin getrennt von diesem wunderbaren, herrlichen Gott. Ich bin getrennt von seiner Güte. Ich weiß nicht, was wird. Ja, bei Moslems zum Beispiel ist es ganz stark. Man weiß nicht. Als wir jetzt in Paris waren im November, hatten wir einen Taxifahrer, der war Moslem. Haben die ganze Fahrt über, es ging ziemlich lang vom Flughafen zum Hotel, haben wir ihm das Evangelium verkündet und erklärt. Und weißt du, und du kommst immer auf diesen entscheidenden Punkt am Ende, ja, man weiß nicht, ob man es schafft. Das war ein gläubiger Moslem, ja, der versucht hat, gut zu leben und so, kein Radikaler, aber gläubig, ja. Und er hat versucht, einfach all diese Dinge zu tun und so weiter, die halt Allah verlangt im Koran und so weiter. Aber am Ende des Tages, wir haben gesagt, hey, haben Sie diese Gewissheit in Ihrem Herzen, dass wenn Sie eines Tages sterben, dass Sie dann ins Paradies kommen? Weil Sie glauben ja ans Paradies. Er hat uns genau erzählt, wie die das sich vorstellen, das Paradies und so weiter. Also gibt's genaue Lehren darüber und so weiter, wie man sich vorstellen muss. Aber am Ende des Tages hat er gesagt, ja, man weiß nicht, ob Allah gnädig ist am Ende. Ja, manchmal ist er gnädig, manchmal nicht. Man weiß nicht, was am Ende rauskommt. Das ist der Waisengeist. Diese ganze Religion, letztendlich jede Religion, basiert auf dem Waisengeist. Amen. Ein Waisengeist. Aber du, wenn du Jesus aufgenommen hast, du hast den Geist der Sohnschaft. Amen. Du hast nicht mehr den Waisengeist, sondern du hast den Geist der Sohnschaft in dir. Ja, Römer 8, Vers 15 heißt es da, so schön, er heißt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Mit anderen Worten, ein Geist zur Unsicherheit. Oh, ist Gott wirklich für mich? Oh, meint Gott wirklich gut? Nein, wir haben nicht mehr diesen Geist zur Furcht, sondern wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Halleluja, das war vorher schon prophetisch, als wir das gesungen haben. Aber Vater. Amen. Das ist der Schrei deines Geistes. Und ich betone, es ist der Schrei deines Geistes. Deine Seele schreit manchmal noch was anderes dazwischen. Und dein Geist schreit, aber Vater, und deine Seele sagt, ja, aber was ist damit? Oder, ja, aber warum hat Gott es da so zugelassen? Ja, aber warum ist das noch nicht? Ja, aber warum ist das noch so? Also, und dein Geist sagt die ganze Zeit, aber Vater, du bist gut, du liebst mich, du meinst es gut, du hast gute Pläne mit mir. Und er sagt zu deiner Seele, hey, glaub es doch, Seele. Amen. Glaub es, Seele. Sag mal zu deiner Seele, glaub es. Halleluja. Amen. Also alle, jeder Rest von weisen Geist muss unsere Seele verlassen. Halleluja. Halleluja. Johannes 17, 22 habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Ich lese es noch zu Ende. Ich habe gerade gelesen, dass er uns, der Vater, uns so liebt, wie er Jesus geliebt hat. Und dann heißt es in Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Wo ist Jesus jetzt? In dir, ja, das ist das eine. Und wo ist er noch? Zu Rechten des Vaters, ja. Er ist auferstanden, aber er läuft nicht mehr über diese Erde rum. Also nicht körperlich, sondern er ist aufgefahren nach 40 Tagen in den Himmel. Also er ist zu Rechten des Vaters und er will, dass die, die der Vater ihm gegeben hat, auch bei ihm seien, da wo ich bin, sagt er, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Amen. Und so wie er ihn vor Grundlegung der Welt geliebt hat, so hat er dich vor Grundlegung der Welt geliebt, auch wenn du damals noch nicht existiert hast, aber seine Liebe hat existiert, der Sohn Gottes hat existiert, Jesus hat existiert und in ihm hat seine Liebe existiert und er hat dich geliebt. Weißt du, bereits bevor du überhaupt in deinem Mutterleib gemacht wurdest, bevor du in diese gefallene Welt hineingekommen bist, steht ganz tief dahinter die Liebe des Vaters. Ich habe das mal in so einer Vision gesehen, das war ganz verrückt, da habe ich wie ich quasi gemacht wurde, wie diese Samen und diese Eizelle zusammenkamen und alles war umstrahlt einfach mit der Liebe des Vaters. Also alles, es war wie in so einem Bett, wo einfach die Liebe des Vaters einfach alles umstrahlt. Amen. Also das war von Anfang an. Und es ist wichtig, dass du das verstehst, auch wenn du Dinge erlebt hast in deinem Leben, vielleicht später, Traumata, Sünden, Wunden, die dir geschlagen wurden, Dämonen, die Dinge in deinem Leben getan haben, geschädigt haben oder wie auch immer. Zu jedem Zeitpunkt deines Lebens, von Anbeginn an, war die Liebe des Vaters da. Ja, Jeremia 31, Vers 3 ist ein Schlüsselvers. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich, mit anderen Worten, alle Zeit, immer, zu jedem Zeitpunkt deines Lebens war die Liebe des Vaters da. Vielleicht hast du sie nicht gespürt in dem Moment, wo dir Dinge passiert sind. Vielleicht hast du das Gegenteil von Liebe gespürt. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt. Vielleicht hast du heftige Sachen erlebt, wurdest geschlagen oder misshandelt oder was auch immer. Und du hast dich vielleicht bis zum heutigen Tag ist diese Frage noch in deiner Seele drin, wo war Gott damals? Ich sage dir, seine Liebe war da. Und heute Morgen ist deine Gelegenheit, genau an diesen Punkten, wo deine Seele noch zweifelt, dass die Liebe des Vaters wirklich da war, dass du genau da die Liebe des Vaters dran lässt. Was ist der Schlüssel zur Befreiung von Traumata? Amen. Wenn du erkennst, gerade mitten auch in diesem Schock, den du erlebt hast, aufgrund, das kann auch eine Diagnose sein, die du bekommen hast, Schock. Es kann ein Unfall gewesen sein, den du hattest. Es kann ein Ereignis sein, wo jemand anders dich misshandelt hat oder an dir gesündigt hat, was auch immer. Und boah, war dieser Schock in dieser Seele. Und es war in diesem Moment, wie der Teufel nutzt solche Gelegenheiten. Weißt du, er nutzt solche Gelegenheiten, um diesen weisen Geist in uns zu verstärken, um diesen weisen Geist reinzubringen. Aber Gott, der Vater, er hat dich je und je geliebt. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, er war genau in diesen Situationen, war er da mit seiner Liebe. Und er möchte, dass du seine Liebe genau in diesen Situationen siehst. Nicht, dass er das veranlasst hätte, was dir passiert ist. Es kam nicht von ihm, verstehst du? Wir haben es hier mit einem Feind zu tun. Das hat natürlich der Teufel gemacht, aber die Liebe des Vaters war im Hintergrund. Da kommt natürlich sofort die Frage der Seele, ja, aber warum hat er es zugelassen? Also diese Frage führt dich nicht wirklich weiter. Du musst dich mit der Antwort zufrieden geben. Du bist aufgewachsen in einer Welt, die gefallen ist und die Erlösung braucht. Jetzt, Halleluja, preis den Herrn, hast du den Erlöser gefunden. Amen. Also ist es jetzt spätestens an der Zeit, deine Seele von all dem erlöst zu bekommen, was in diesem alten Leben dich irgendwie geprägt hat von dieser gefallenen Schöpfung. Amen. Und es ist die Liebe des Vaters, die es tut. Die Liebe des Vaters setzt dich frei. Amen. Die Liebe des Vaters will an alle diese Punkte kommen. Auch an diese Punkte von Traumata. Ja. Sie will da dran kommen. Weißt du, Traumata können dir auch noch passieren. Übrigens, wenn du Christ bist, kannst du auch ein Trauma erleben. Ja. Irina und ich, wir haben uns das zur Gewohnheit gemacht. Weißt du, wann immer es zum Beispiel im Straßenverkehr kommt, es ja mal vor, dass es irgendeine Situation gibt, die dich kurz schockt. Was weiß ich, einer zieht schnell rüber und du... Und das, oh, das war knapp. Ja. Und dann sagen wir sofort, und in Jesu Namen, Schock und Trauma raus aus unserer Seele jetzt. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen das gar nicht erst haben. Also es kann sich reinsetzen. Und dann setzt sich eins nach dem anderen. Und dann wunderst du dich, wenn du dann 60, 65 bist, irgendwann sagst du, ja, ich will nicht mehr auf der Autobahn fahren. Oh, nicht nachts, nicht dieses, nicht jenes. Gut, was anderes ist, wenn du schlecht siehst. Aber einfach von der Seele her, die Angst nimmt zu. Immer wenn du zulässt, dass etwas in deiner Seele bleibt, dass irgendein Trauma in deiner Seele bleibt, dann raubt dir der Feind ein Stück weit die Freiheit. Also Söhne Gottes, die wissen, dass sie geliebt sind, sind vollkommen frei, weil sie sich vor nichts fürchten. Du musst nicht so auf die Autobahn fahren. Meinst du, Gott ist nicht in der Lage, dich zu halten? Also als Irina und ich vor über 30 Jahren geheiratet haben, haben wir beschlossen, haben gesagt, so Vater, wir werden nie einen Unfall haben. Wir werden nie irgendjemand überfahren. Wir werden nie ein Tier überfahren. Das haben wir auch gesagt, das war uns auch wichtig. Ja, weißt du, und darauf stellen wir uns seither. Amen, und es ist so. Wir haben nie einen Unfall gehabt. Wir haben nie ein Tier überfahren, auch sonst niemand. Und, Halleluja. Verstehst du? Aber ich fahre nicht unsicher. Ja, ich darf kein Tier überfahren. Oh, und was ist, wenn jetzt? Also manchmal wollen so Gedanken kommen. Was ist, wenn jetzt ein Reh von rechts über die Straße rennt? Jetzt, wo du gerade 200 fährst, wenn jetzt ein Reh kommt. Also mein Vater ist der Herr der Rehe. Halleluja. Okay, ist natürlich auch wichtig, dass du nicht schneller fährst, als dein Schutzengel fliegen kann, das ist auch klar. Aber, verstehst du, manchmal legen sich so Sachen drauf. Und deswegen, ich empfehle dir auch wirklich diese geistliche Hygiene selber. Auch wenn du gläubig bist, weißt du, nicht einfach über Dinge hinweggehen. Oder wenn du durch eine schwierige Zeit gegangen bist, vielleicht hast du eine Diagnose bekommen, war ein Schock und so weiter, jetzt hast du es überwunden, die Krankheit, aber es kann sein, dass dieses Trauma noch in deiner Seele ist. Dieses Trauma dieser Zeit, vielleicht hast du Chemotherapie gehabt, das ist auch manchmal traumatisch, was dann an Nebenwirkungen ist und so weiter. Vielleicht ist es wichtig, dass du dieses Trauma behandelst, dass einfach die Liebe des Vaters auch dahin kommt. Weißt du, der Vater war voll dabei, auch bei deiner Chemotherapie. Der Vater war voll dabei, auch als der Arzt dir diese Diagnose gegeben hat. Der Vater war voll dabei, als dir dein Chef gesagt hat, und ich entlasse sie. Und es hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen. Verstehst du? Der Vater war voll dabei. Und es ist wichtig, dass wir seine Liebe an diese Punkte ranlassen. Amen. Es ist wichtig, dass wir seine Liebe da hinein fließen lassen. Deswegen, also wir haben ja auch im Geist, das lehre ich ja in anderen Zusammenhängen jetzt heute nicht, gehe ich jetzt da nicht näher drauf ein, aber wir haben ja im Geist Autorität auch im Raum der Zeit. Das heißt, der Zeitstrahl deines Lebens liegt offen vor uns. Ja, wir können tatsächlich im Geist an Punkte zurückgehen. Wir können sagen, okay, genau da, wo das passiert ist, da lasse ich jetzt die Liebe des Vaters ran. Genau da kommt jetzt die Liebe des Vaters rein und heilt diese Wunde und nimmt dieses Trauma raus. Und dann ist es so, wie wenn es nie gewesen wäre. Und dann weißt du zwar vielleicht noch am Ende, ja, das ist mir passiert, ich hatte diesen Unfall oder da war diese Sache in meinem Leben. Aber es ist so, wie wenn es einer fremden Person passiert wäre. So soll es sein. Amen. Also egal, durch was du durchgehst, du solltest der fröhlichste Mensch hier auf dieser Erde sein. Amen. Halleluja. Ja, es ist so. Weißt du, einige der fröhlichsten Menschen auf dieser Erde, die ich kenne, sind durch extrem viel durchgegangen. Wenn ich nur an Bruder Jün denke. Ich kenne ihn jetzt seit 25 Jahren, weißt du. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe, da kam er direkt aus dem Hochsicherheitsgefängnis, wo sie ihm beide Beine gebrochen hatten und er da saß und nur durch ein Wunder Gottes da rausgekommen ist. Ja. Und er hatte Jahre der Folter und der Misshandlung und all das erlebt. Aber weißt du, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, war er einer der fröhlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Es gibt da offensichtlich ein Geheimnis. Weißt du, wie das Geheimnis heißt? Die Liebe des Vaters. Amen. Das Bewusstsein, ich bin sein geliebter Sohn. Auch die Bereitschaft, ihn an dich ranzulassen. Ich weiß von Bruder Jüns selber, kurz nachdem er hier nach Deutschland kam, hat er eine Zeit gehabt, wo er über einige Wochen und Monate fast jeden Tag geweint hat, weil er einfach all diese Traumata behandelt hat. Der Heilige Geist hat es gemacht. Es musste rausgeschwemmt werden, alles. Aber weißt du, das passiert. Der Vater macht das. Vielleicht muss bei dir auch noch was rausgeschwemmt werden. Heute ist dein Tag. Amen. Du bist nicht dazu bestimmt, ein Weise zu sein. Halleluja. Halleluja. Ich gebe dir zum Schluss, gebe ich dir noch ein paar Anstöße mit, einfach nicht Anstöße, dass du dran Anstoß nimmst, aber ja, wir reden auch über Anstöße in anderen Zusammenhang, aber aber einfach ein paar Gedankenanstöße, die dir zeigen oder die dir Hinweise geben können, wenn noch ein weiser Geist einfach in deinem Leben aktiv ist, dann kannst du es erkennen an bestimmten Verhaltensweisen, und wenn du ehrlich zu dir selber bist, wirst du vielleicht das eine oder andere erkennen. Ja, ich habe es vorher schon gesagt, einen weisen Geist kann man unter anderem daran erkennen, vergleichst du dich mit anderen? Vergleichst du dich noch mit anderen? Der ist besser als ich. Der ist besser, der singt besser. Der, ja, im Lobpreis gibt es es oft. Ja. Leute vergleichen sich. Unter Predigern, der hat mehr Salbung. Der ist powerfuler. Ja. Der hat mehr Klicks. Das ist ja unser neueste Gradmesser für Geistlichkeit, Klicks. Sagte, ich habe festgestellt, nimm den richtigen Titel und du kriegst mehr Klicks, egal was der Inhalt ist. Das ist so. Einige der Videos, die ich persönlich für die halte, wo die größte Herrlichkeit drauf ist auf unserem Glory Life YouTube-Kanal, haben oft die wenigsten Klicks. Die Leute haben nicht unbedingt das Gefühl für das, was wirklich geistlich ist. Aber nimm einen Titel und schreib drauf, was ist ich, so wird der Dritte Weltkrieg verhindert oder neueste Offenbarung über Präsident Putin oder sonst irgendwas. Ja? Dann hast du natürlich sofort Zehntausende von Klicks. Ja? Können wir ständig machen, aber weißt du, ich habe überhaupt kein Interesse daran. Weil darum geht es nicht, verstehst du? Ich muss mich mit niemandem messen, wie viele Klicks ich habe hier oder da. Weißt du, wir geben die Herrlichkeit Gottes weiter, wir geben weiter, was Gott uns gibt, und wir sind außer Konkurrenz. Amen, wir sind außer Konkurrenz. Halleluja. Weißt du, das ist so wichtig. Weißt du, wenn du noch merkst in deiner Seele, da ist noch irgendwo ein Konkurrenzdenken. Es kann auch am Arbeitsplatz sein. Ich meine, Firmen sind durchdrungen von Konkurrenzdenken. Aber es ist wichtig, dass du aussteigst. Ja? Wenn da noch dieses Konkurrenzdenken ist, weißt du, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du noch nicht tief verwurzelt bist in diesem Bewusstsein. Hey, ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Amen. Der Versuch, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja, oh, jemand gibt ein Zeugnis, was Jesus in seinem Leben getan hat. Oh, ich habe aber auch ein Zeugnis. Nur, dass ja nicht jemand anders vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommt als du oder als ich. Ja. Verstehst du? Das ist ein Zeichen für einen weisen Geist. Willst du um jeden Preis erfolgreich sein? Um jeden Preis. Ja. Ich meine, es ist gut, erfolgreich zu sein, für Gott, ja, aber der Maßstab Gottes, wie gesagt, ist ein anderer als der Welt. Der Maßstab Gottes misst sich nicht in Zahlen der Welt, ja. Auch übrigens nicht in Gemeindebesuchern, verstehst du? Es ist nicht die Gemeinde, die erfolgreichste in den Augen Gottes, die meisten Mitglieder hat oder so. Also das ist vollkommen uninteressant. Weißt du, ich predige lieber in einer Gemeinde, was weiß ich, mit 200 oder 300 Leuten, die wirklich 100% hungrig sind nach dem, was Gott will und wo sich die Herrlichkeit Gottes manifestieren kann, als in einer Gemeinde mit 5.000 oder 10.000 Leuten, die einfach nur ihr Programm abspulen, halbe Stunde Predigt, halbe Stunde Lobpreis und fertig, zack, und das war's. Kein Interesse. Amen. Verstehst du? Und das ist wichtig. Weißt du, die weltlichen Maßstäbe von Erfolg sind nicht die Maßstäbe Gottes. Konkurrenz, Vergleich, um jeden Preis erfolgreich zu sein zu wollen, ist ein Zeichen für einen weisen Geist. Also der Sohn ruht. Du ruhst da drin. Du bist ein Sohn. Du bist sein geliebter Sohn. An dir hat er schon Gefallen gefunden. Du ruhst. Sag mal, ich ruhe. Halleluja. Perfektionismus ist ein Zeichen für einen weisen Geist. Und damit sage ich nicht, dass wir als Söhne nicht danach streben sollten, exzellent zu sein. Exzellenz und Perfektionismus sind zwei verschiedene Dinge. Perfektionismus ist zwanghafter Drang, alles muss 100% perfekt sein, sonst fühle ich mich nicht wohl. Weißt du, du fühlst dich wohl, weil du geliebt bist. Wenn du noch perfektionistisch bist, zwanghaft perfektionistisch bist, ist ein Zeichen dafür, dass du dich noch nicht wohlfühlst in der Liebe des Vaters. Workaholics, die gar nicht mehr anders können, als zu arbeiten, die ständig ihre Bestätigung darin brauchen, dass sie arbeiten, ist ein Zeichen für einen weisen Geist. Faulheit ist auch ein Zeichen für einen weisen Geist. Ja, nichts machen. Weißt du, manche machen einfach gar nichts, weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Das ist ein weisen Geist. Amen. Du brauchst keine Angst haben, einen Fehler zu machen, weil der Vater ist ja für dich. Ist ja gut. Wenn du einen Fehler machst, dann was machst du dann? Bekennst deine Sünde, er vergibt dir und er reinigt dich. Fertig. Amen. Also kein Grund, Angst zu haben, Fehler zu machen. Oder Angst, ja, ich könnte mich überanstrengen, ich könnte zu viel machen. Also dieses ganze Ding, das ist ja so ein Spirit in unserem Land gerade, so dieses Work-Life-Balance. Ich muss auf meine Work-Life-Balance achten. Ja, du musst auf deine Life-Balance achten, ja, dass du immer schön mit dem Leben verbunden bist. Das ist wichtig, ja, dass du aus Gott heraus das machst, was du tust. Aber da geht's nicht um äußere Dinge in erster Linie. Weißt du, wenn du dich ausgebrannt fühlst, wenn du in Richtung Burnout gehst, ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass du zu viel machst, sondern es ist unter Umständen auch, es kann ein Zeichen natürlich auch sein, dass du zu viel machst, aber es ist unter Umständen auch ein Zeichen dafür, dass du das, was du machst, aus der falschen Kraft heraus machst, nämlich nicht aus der Kraft Gottes heraus, sondern aus deiner eigenen, weil du irgendjemand was beweisen willst. Es ist unheimlich anstrengend, jemand was zu beweisen. Es ist unheimlich anstrengend, zu rennen und zu laufen. Oh, ich will der Erfolgreichste sein, ich will der größte Business haben, ich will die besten Zahlen haben und so weiter. Es ist unheimlich anstrengend, danach zu rennen. Lass es Gott machen, dein Vater, und er gibt dir die besten Zahlen, die es überhaupt gibt. Amen. Halleluja. Also, Waisengeist, du versuchst dir, Gottes Liebe durch Taten zu verdienen. Amen. Du versuchst, etwas zu tun, um Gott etwas zu beweisen. Gott zu beweisen, dass du liebenswert bist. Du versuchst vielleicht auch, das ist auch typisch Waisengeist, du versuchst, deinen Selbstwert künstlich zu erhöhen, indem du dich darstellst. Du musst jedem gleich, mit dem du redest, musst jedem gleich sagen, übrigens, also das habe ich, also hier ein Doktor und da noch das und das und das. Und das habe ich auch schon meine Ausbildung überhaupt, ja, damit sie gleich mal das richtige Bild haben von dir. Sie auch wissen, hey, das ist powerful, da muss man gucken. Das ist ein Waisengeist. Also dein Wert ist nicht in dem, was du geleistet hast, sondern dein Wert ist darin, dass du ein Sohn bist. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Süchte sind, jede Sucht ist ein Zeichen für einen Waisengeist, weil was ist der Kern von der Sucht? Der Kern von der Sucht ist, dass du nicht glaubst, nicht vertraust, dass Gott der Vater so gut ist, dass er alle deinen Bedürfnissen begegnet, so wie es für dich richtig ist. Amen. Das ist wichtig. Und zwar ganz egal, was für eine Sucht es jetzt ist. Ja, wir denken natürlich sofort an Drogensucht, Alkoholsucht und so weiter. Aber Handysucht gibt es zum Beispiel auch immer mehr, habe ich gehört. Ja. Und da musst du manchmal dagegen kämpfen. Ja. Früher musstest du vielleicht kämpfen, nicht jeden Tag dein Glas Wein zu trinken. Jetzt musst du dagegen kämpfen, jeden Tag vorm Schlafen gehen, nochmal schnell das ganze Handy durchzuchecken. Ja. Es ist letztendlich immer, es ist ein zwanghaftes Verhalten der Seele, dass sich irgendetwas ziehen will irgendwo, was nur der Vater im Himmel dir geben kann, aber was er dir auch geben will. Verstehst du? Nur solange du ihm nicht vertraust und es woanders holst, kann er es dir gar nicht geben. Das ist so, wie wenn du dich selber mit irgendwas zuschüttest und dann sagst du immer, ja, ich will aber voll mit der Liebe des Vaters sein, ich will aber voll mit der Liebe des Vaters sein. Ja, aber wenn du zugeschüttet bist mit Handy und mit was weiß ich oder gar eben mit Alkohol oder was auch immer, wie soll der Vater in dich reinkommen? Du bist ja schon voll. Wie soll die Liebe sich ausgießen in dich, wenn du schon voll bist? Das ist ein Waisengeist. Okay, Helfersyndrom. Auch ein Waisengeist. Bestätigung darin finden, dass ich anderen dienen kann. keine Beziehung zulassen, ohne dass ich dem anderen immer diene. Du musst auch in der Lage sein, dir dienen zu lassen. Sonst ist auch ein Waisengeist. Amen. Du musst in der Lage sein, dir dienen zu lassen. Du musst natürlich auch in der Lage sein, zu dienen. Das ist auch klar. Ja? Aus lauter Angst, Hilfe, die könnten mich aussaugen, nicht zu dienen. Das ist auch wieder ein Waisengeist. Also du merkst die Sache. Der Weg auf der Liebe des Vaters zu gehen, ist manchmal schmal. Der Waisengeist kann auf der rechten Seite lauern und auf der linken Seite lauern. Ja? Aber ich will dir da keine Angst machen, sondern ich will dir einfach nur sensibilisieren, dass du erkennst in deinem Leben, ja, wo vielleicht solche Tendenzen sind. Ja, mangelndes Selbstwertgefühl jeder Form. Unsicherheit, ja, so hin und her schwanken, immer unsicher. Auch was das Hören der Stimme Gottes angeht. Ja. Du hörst die Stimme Gottes und sofort bist du wieder unsicher. Du denkst, oh, sollte Gott gesagt haben. Sollte das wirklich so meinen? Also der Waisengeist vertraut nicht. Das Gute ist, weißt du, selbst wenn du dich mal verhörst, die Stimme Gottes zu hören, wenn du Gott vertraust, haut er dich trotzdem raus. Das habe ich festgestellt. Ich habe auch schon die Stimme Gottes falsch gehört. Gerade im Heilungsdienst, da kannst du manchmal Fehler machen, rufst die falschen Leute nach vorne und so weiter. Und dann plötzlich hast du jemanden vor dir, der absolut null offen ist, Heilung zu empfangen. Und alle erwarten jetzt, dass ein großes Wunder passiert. Dann weißt du, dass du einen Fehler gemacht hast. Aber ich habe festgestellt, ich habe einen Gott, der mich raushaut. Das ist vielleicht auch einer seiner Namen. Ja? Der Gott, der dich sieht. Und dann gibt es noch den Gott, der dich raushaut. Halleluja. Also sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich habe einen Gott, der mich raushaut. Okay, noch ein paar Waisengeist-Punkte. Schützt du dich, indem du dich nach innen zurückziehst und Distanz zu Menschen hältst generell? Schützt du dich dadurch? Das ist ein Zeichen für einen Waisengeist. Und damit sage ich jetzt auch nicht, dass du dich jedem Menschen einfach öffnen sollst, dass du jedem Menschen, egal wie nicht vertrauenswürdiger ist, jetzt alles erzählen sollst aus deinem Leben, sodass er nachher hinterher dann über dich überall reden kann oder so. Nein, ja, das nicht. Aber du sollst generell in der Lage sein, auch jemand an dich heranzulassen. Ja? Sonst ist es auch ein Waisengeist. Kämpfst du mit Wutausbrüchen? Oder mit Wut in bestimmten Situationen, ist ein Waisengeist. Weil Wut ist immer Ohnmacht. Du wirst nur wütend aus Ohnmacht. Du wirst wütend, weil du keine Möglichkeit in dem Moment siehst, diese Sache anders zu in den Griff zu kriegen oder zu erledigen. Deswegen wirst du wütend. Amen. Solange du dich nicht ohnmächtig fühlst, wirst du nicht wütend sein. Wann fühlst du dich ohnmächtig? Du fühlst dich ohnmächtig, wenn du an diesem Punkt tief in dir nicht vertraust, dass der Vater gut ist und dass er es regelt. Amen. Er führt dich und er leitet dich. Das heißt nicht, dass du nicht manchmal auch deutlich Sachen sagen kannst. Es gibt manchmal Situationen der Welt, da musst du einfach klar und deutlich die Sachen sagen. Es ist nicht immer richtig, immer nur alles, okay, ich warte halt ab und ja, die werden es schon gut mit mir meinen oder so. Manchmal muss man schon auch seinen Stand einnehmen, auch in der Welt und sagen, hey, so und so. Aber niemals darfst du dich oder musst du dich übernehmen lassen von einem Geist der Wut, von Zorn. Wenn du das merkst, dann weißt du, okay, Waisengeist. Heute schicken wir ihn weg. Amen. Halleluja. Okay, habe ich dir noch einen netten Punkt? Ja. Tendenziell rebellische Haltung ist ein Waisengeist. Warum? Angst vor Autorität. Angst davor, über den Tisch gezogen zu werden. Angst davor, missbraucht zu werden. Angst davor, dass Gott dir nicht gut tun könnte. Weißt du, ich sage es immer so, ist ganz einfach. Gerade in den Gemeinden hat man ja öfters mal, wir jetzt bei uns nicht so, aber manchmal gibt es solche Probleme einfach in Gemeinden, dass Leute einfach die gesetzten Autoritäten nicht akzeptieren können und wollen und ständig dagegen rebellieren. Weißt du, ich sage ihnen immer ganz einfach, ich sage, hey, es gibt eigentlich nur zwei Dinge. Erstens, hat Gott dich in diese Gemeinde gesetzt? Okay, wenn sie dann sagen, ja, Gott hat mich in diese Gemeinde gesetzt, Gott hat mich dahin geführt, das weiß ich. Okay, dann zweitens, glaubst du, dass Gott gut ist? Dann sage ich, okay, ja, ich glaube, dass Gott gut ist. Und dann sagst du, glaubst du, dann sage ich als drittes, glaubst du, dass wenn Gott gut ist und er sagt zu dir, komm in diese Gemeinde, glaubst du, dass er dann zulassen wird, dass durch die Leiter in dieser Gemeinde dir übel mitgespielt wird und du am Ende hier rausgehst, zerschlagen, kaputt und was weiß ich. Glaubst du, er wird es zulassen, wenn du wirklich glaubst, dass er gut ist? Sagen sie, nee, eigentlich nicht. Schau, was ist es? Waisengeist. Amen. Der Waisengeist muss sich schützen, er muss Krallen raus, ja. Igel. Krallen raus. Okay? Waisengeist. rebellische Haltung, Unfähigkeit zu Fehlern zu stehen. Das habe ich im Prinzip schon gesagt. Wenn du wirklich glaubst, dass du ein geliebter Sohn, der geliebte Sohn des Vaters bist, dann kannst du auch ganz klar zu deinen Fehlern stehen, weil dir bricht kein Zacken mehr aus der Krone, da du nämlich bereits eine unvergängliche Krone aufhast. Und das ist die Krone des Sohnes. Die musst du auch nicht zurechtdrücken hinterher, sondern die sitzt fest und die bleibt da, auch wenn du um Vergebung bitten musst. Auch wenn du anerkennen musst, ja, das war echt mies, das war nicht gut. Ja, das kannst du, weil du weißt, an meiner Sohneskrone ändert sich dadurch nichts. Und deswegen bricht mir auch kein Zacken raus. Halleluja. Also, Unkorrigierbarkeit, ja, das hängt damit zusammen, ja, ist ein Waisengeist. Generell, Isolation, auch so dieses ständige, ich bin einsam, keiner ist da für mich, Verlassenheitsgefühl. Ständiges Ablehnungsgefühl, Selbsthass, Selbstverdammnis, all das ist Waisengeist. Halleluja. All das ist Waisengeist. Und Gott will dich freisetzen davon. Amen. Gott will dich freisetzen davon. Was ist da? Okay. Gut. Preist den Herrn. Gott will dich freisetzen. Lass uns einfach mal zusammen aufstehen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so sehr liebst. Herr, wir können gar nicht ermessen, mit welcher Selbstlosigkeit du uns liebst. Mit welcher Bedingungslosigkeit. Herr, wir sind menschlich gesehen gar nicht fähig, so zu lieben, wie du liebst. Wir sind nur fähig, weil du uns befähigst. Dadurch werden wir fähig, Herr. Wir werden fähig, im Geist deine Liebe zu erkennen, Herr. Und dadurch werden wir fähig zu lieben, wie du geliebt hast. Wie Jesus gesagt hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Herr, das ist unsere Lebensaufgabe, Herr. Aber Herr, wir danken dir, dass all dem deine bedingungslose Liebe zugrunde liegt, Herr. Wir danken dir, Vater, dass deine Liebe über uns unverrückbar ist, ewig ist, niemals sich ändert, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt hier bist, um diese Liebe des Vaters noch tiefer in jedes einzelne Herz hinein zu transportieren, Herr. Und ich danke dir, Vater, dass da, wo dieser weisen Geist Wunden geschlagen hat, auch Herr, in unseren Seelen, Herr, da danke ich dir, Herr, dass jetzt diese Wunden durch die Liebe des Vaters ans Licht kommen, Herr. Oh. Und behandelt werden, Herr. Herr, du hast uns je und je geliebt, Herr. Egal, ob da Traumata gewesen sind, Herr, ob da schlimme Sachen vielleicht passiert sind in unserem Leben, Herr. Aber Herr, deine Liebe ist stärker, deine Liebe ist größer, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du gerade jetzt, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt, Herr, diesen Raum einhüllst, wirklich mit der Liebe des Vaters, Herr. Jeden Einzelnen einhüllst, Herr, mit deiner Liebe, Herr. Danke dafür, Vater. Danke dafür, Vater. Danke dafür, Vater. Danke dafür, Vater. Danke, dass deine heilende Kraft fließt gerade jetzt, Herr. Danke, dass das Öl deiner Liebe gerade jetzt fließt, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir nicht denken müssen. Du musst jetzt nicht denken, oh, was könnte da noch bei mir sein oder so, sondern lass es einfach zu. Er tut es und er wird es dir zeigen. Vielleicht hast du schon Dinge aufgeschrieben während der Stunde, dann kannst du das auch noch in die persönliche Bereinigung auch mit den Mitarbeitern gleich reinnehmen. Aber gerade jetzt lass einfach dieses Öl der Liebe des Vaters dich berühren. Halleluja. Gerade jetzt. Oh, danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, jedes Trauma verlässt jetzt deine Seele in dem Namen Jesus jetzt. Oh, danke, Vater. Frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr, für dein Werk, das du tust, Herr. Halleluja. Oh, Shakaramanda Kasika Darabasika. Vater, du liebst uns so, so, so, so, so, so sehr. Halleluja. So, so, so, so sehr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, frei und los in Jesu Namen. Ah, wir gehen jetzt an, Vater, in dem Namen Jesus, gegen jeden Rest von Waisengeist in den Seelen, in dem Namen Jesus, Herr. Herr, wir gehen dagegen an. Es kann sein, dass jetzt gerade einfach das Ding in deiner Seele hochkommt. Weißt du, wenn du merkst, da ist etwas, dann atme einfach aus. Atme einfach kräftig aus. Lass es einfach raus. Es kann sein, dass du dann beim Ausatmen husten musst. Das macht nichts. Es geht einfach was raus, einfach. Danke, Herr, dass Ablehnung rausgeht, Herr, dass diese Geister der Ablehnung, Herr, ich spreche sie jetzt an, ich sage Ablehnung, raus aus den Seelen jetzt in dem Namen Jesus. Jetzt raus aus jeder einzelnen Seele in Jesu Namen, in Jesu Namen. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. O Shakarabasika Babasanda Karalabasika da da da da da. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jede Menschenfurcht, jede Angst, einen Fehler zu machen auch, in dem Namen Jesus, raus jetzt aus den Seelen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jedes Misstrauen in Bezug auf die Güte Gottes, raus jetzt aus den Seelen, in dem Namen von Jesus, in dem Namen von Jesus. Oh, frei und los. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Atme einfach aus, wenn du merkst, da kommt einfach was hoch, auch in deiner Seele. Da kommt vielleicht ein Schmerz hoch, da kommt ein Trauma hoch. In Jesu Namen, wir brechen jetzt in dem Namen Jesus jede Macht von Trauma. Oh, wir gehen zurück im Geist an diesen Punkt, wo dieses Trauma in deine Seele hineingekommen ist. Wir gehen zurück an diesen Punkt und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, die Liebe des Vaters, jetzt auf diesen Punkt. Ich habe dich je und je geliebt. Auch genau in diesem Moment, genau in diesem Zeitpunkt war ich da. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wirken. Ich möchte einfach die Mitarbeiter, die Gebetsmitarbeiter bitten, dass sie mir einfach helfen. Wenn du einfach siehst im Raum irgendwo, jemand kämpft mit irgendwas, da ist irgendwas am Hochkommen, da ist irgendwas am sich manifestieren, dann geh einfach auf die Person zu, lege einfach die Hände auf und setze einfach die Liebe des Vaters frei. Befehl einfach diesen Dingen, dass sie aus den Seelen rausgehen in dem Namen Jesus. Vater, wir danken dir für dein Werk, Herr. Wir danken dir, Herr, für deine Kraft, Herr. Wir danken dir, Herr, dass jetzt ein Ende ist, Herr. Halleluja, du hast es gesagt, Nahum 1, Vers 9, ein Ende machst du, nicht ein zweites Mal wird sich diese Not erheben. Und da, wo diese Angst war, ich spüre gerade als jemand, du hast diese Angst, dass du wieder da durch müsstest, dass es wieder kommen könnte, dass es nochmal passieren könnte. In Jesu Namen, ich befehle jetzt dieser Angst, deine Seele zu verlassen, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus, raus jetzt, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Mitarbeiter, haltet Ausschau, wo Leute Hilfe brauchen und dient ihnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Wo dein Geist ist, Herr, da ist Freiheit, Herr. Herr, danke, dass wir eingehüllt sind in dieser Liebe des Vaters, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, dass jeder Zwang auch, alles zwanghafte Denken, Perfektionismus, Workaholic, Herr, Gedanken, Zwänge, Angst, Störungen, Herr, in dem Namen Jesus. Sie müssen jetzt weichen, sie müssen jetzt raus, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Herr, die sich jetzt über jeden Bereich dieser Seelen legt, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Herr, der Balsam von Gilead, Herr. Der Balsam von Gilead, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Der Balsam von Gilead, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du heute einen Abschluss machst, Herr. Herr, mit den Wunden der Vergangenheit, Herr. Danke, Herr, dass du einen Abschluss machst, ein Ende machst du, Herr. Halleluja, Herr. Oh, wir preisen dich. Wow, es wird immer noch stärker. Oh. Wow, danke, Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Oh, mehr Heiliger Geist. Schau einfach auf Jesus, was er tun will. Es kann sogar sein, er lässt eine Sache aus dir rausgehen und dann kommt nochmal eine andere Sache hoch und dann geht die auch raus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Danke, Jesus, für dein Werk, Herr. Oh, frei und los. Oh, frei und los, in Jesu Namen, frei und los, in Jesu Namen. Oh, jetzt ist die Zeit der Freiheit, jetzt ist die Zeit der Freiheit. Oh, jetzt ist die Zeit der Freiheit. Oh, shikara masakana mando korabasia na mando korabasia da la la basanda da da da. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Shakana maso korabasia la la bashikana mando korabasia da da da. Shakana maso kara la la la la. Oh, danke Herr, danke Herr, danke Herr, danke Vater, dass der Geist der Sohnschaft mehr und mehr übernimmt, Herr. Oh, dass jede Prägung, jeder Rest auch von diesem weisen Geist, Herr, von diesem Herzen eines Weisen, Herr, dass es die Seelen verlässt, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, Geister von Kontrolle, Kontrollzwänge, Geister von Rebellion. Oh, Geister von Misstrauen in Jesu Namen. Sie verlassen unsere Seelen jetzt in dem Namen Jesus. Jetzt raus in Jesu Namen. Raus in Jesu Namen. Shakarakamasika baba na la la la la la la. Ora kama mama masanda karabasia da da da da. Ora degasha na na na na na na. Oh, danke Jesus, danke Herr für dein Werk, Herr. Oh, Freiheit, Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Herr. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Oh, oh. Alles, was sich draufgelegt hat auf ihre Seele, Herr, in dem Namen Jesus, kommt jetzt raus, raus, raus, in Jesu Namen ans Licht. Teufel, du hast lange genug in der Finsternis gearbeitet, jetzt kommt's ans Licht in dem Namen Jesus, ins Licht der Herrlichkeit Gottes. Schluss mit deinen Werken der Finsternis in Jesu Namen. Schluss mit deinen Werken der Finsternis in Jesu Namen. Oh, oh, und ich sehe wie so eine geöffnete Käfigtür. Ich sehe eine geöffnete Käfigtür. Und Gott sagt, die Freiheit ist da. Oh, erhebt deine Schwingen. Halleluja, Halleluja. Du bist frei, du bist frei, du bist frei. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und jeder Geist, der sich noch in deiner Seele aufgehalten hat, er verlässt dich jetzt. Er verlässt dich jetzt. Das, was unter der Oberfläche gehalten wurde, jetzt raus. Raus. Es verlässt dich jetzt. Die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine wunderbaren Kinder, Herr. Danke, Herr, dass jeder Einzelne hier in diesem Raum im Zentrum deiner Aufmerksamkeit ist, Herr. Herr, danke, dass du jeden im Blick hast, ganz persönlich im Blick hast. Und dass du genau weißt, was jeder Einzelne jetzt braucht. Halleluja. Halleluja. Wenn du jemand um Vergebung bitten musst oder Gott um Vergebung bitten musst, wo du ihm nicht vertraut hast, dann kannst du das tun. Dann kannst du einfach sagen, Vater, in dem Namen Jesus bitte ich dich um Vergebung, wo ich dir nicht vertraut habe, wo meine Seele dir nicht vertraut hat, dass du gut bist. Vergib mir, Vater. Ich lasse jetzt jede Anklage los. Jede Anklage, die ich hatte gegen Menschen, jede Anklage, die ich hatte gegen Gott, ich lasse das los in dem Namen Jesus. Ich lasse das los in dem Namen Jesus jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Er ist treu und gerecht. dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt. Halleluja, sei frei und los, als ein Sohn Gottes zu leben. Sei frei und los, als ein Kind deines himmlischen Vaters zu leben. Sei frei und los, als Liebling des Vaters zu leben in Jesu Namen. Sei frei und los in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Egal, wie tief etwas gegangen ist. Also selbst wenn du, ich spüre gerade, ich soll das noch ansprechen. Ich glaube, dass jemand hier ist und du hast auch so etwas wie rituellen Missbrauch erlebt. Rituellen Missbrauch einfach im Satanismus. Und in Jesu Namen spreche ich jetzt diese Geister an. Und ich befehle jedem Geist des Missbrauchs, jetzt deine Seele zu verlassen in dem Namen Jesus. Komm raus, sei frei und los, jetzt in Jesu Namen. Jetzt. Raus aus deiner Seele, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Freiheit, Halleluja, Halleluja, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus, für dein Wirken hier im Raum, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, die uns einhüllt, Herr. Danke, Herr, dass du der Gott der Freiheit bist, Herr. Danke, Herr, dass du der König der Freiheit bist, Herr. Oh, danke, Herr, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Vater. Wir lieben dich, Vater, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ganz egal, wie tief etwas gehen mag in deiner Seele. Der Vater geht jetzt an diesen Punkt. Ganz egal, weißt du, auch da, wo es vielleicht als kleines Kind gewesen ist. Oh, in Jesu Namen. Oh, da, da, da. Oh, ich sag jetzt frei und los in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ah. Oh. Oh. Oh, Jesus. Halleluja. Frei und los. Yes, Lord. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Freiheit, Freiheit, Freiheit, Freiheit. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf. Du kannst weiter beten, wenn du spürst, da ist noch was am Laufen einfach. Wenn du merkst, okay, ich sollte noch mal zu einem Mitarbeiter hingehen, da sollte noch mal was konkret auch gebetet werden oder konkret rausgeschickt werden, dann nutze einfach jetzt auch die Pause. Geh einfach auf jemanden zu. Wir machen jetzt eine Pause, eine Viertelstunde. Und dann machen wir weiter. 11:45 machen wir weiter mit der nächsten Einheit. Nutze einfach auch die Gelegenheit, noch auf Mitarbeiter zuzugehen. Wir machen jetzt hier sozusagen wie Open End. Also ich will nichts auflösen, was passiert im Heiligen Geist. Aber wer einfach aufs Klo muss, du kannst aufs Klo gehen. Wir machen 11:45 pünktlich weiter mit der nächsten Stunde. Also nutze einfach die Gelegenheit, noch auf jemanden zuzugehen und dir dienen zu lassen. Halleluja. In Jesu Namen. Und dann geht's in der Viertelstunde weiter. Amen.